1.21.1986 stand die Welt kurz vor dem schlimmsten atomaren Unfall aller Zeiten. Der Reaktor im Block 4 des Atomkraftwerks von Tschernobyl in der Sowjetunion explodiert. Bust. I'm not.